Onkel Albrecht ist zurück aus dem Seniorenheim am See. Mit dem Marmorkloß und Blumen jeden Morgen frisch zum Tee. Hat es nicht mehr ausgehalten, nein, ich zünd die Bude an. Und wer Onkel Albrecht kennt, der weiß, das hätte auch getan. Gerade so wie die Papageien mit dem Täschchen abgeknallt. Weil einer hatte oft Heil Hitler laut gelallt. Nicht für Geld und gute Worte hielt ein Heimes mit ihm aus. Onkel Albrecht zog dann wieder in das alte Albrechthaus. Durfte nichts verändert werden, selbst das Klo im Hof blieb stehen. Und er tat, was alte Albrechts tun, aus dem Fenster sehen. So im Sessel sitzen, Fernseh gucken, sagt er, macht bloß steif. Nein, ich will das Leben sehen und das mag ich live. An der Ausfallstraße westwärts liegt das Haus ganz aus Granit. Brand und Krieg überstanden, die Besitzer waren meist Schmied. Regimenter vor und rückwärts, Infanterie und Reiterei. Herrschaftsknechte und Rebellen, alles kroch und zog vorbei. Heute LKW-Kolonnen, Crash und Hörnerbrüllerei. Tag und Nacht und manchmal leise, zwischendurch der Eulenschrei. Träume längst verschollener Zeiten lagern drinnen, Glück, Gefahr. Abenteuer, Leidenschaften, die doch wirklich welche waren. Erst in dem Ruf der Eule flüstert nachts der Tage die, sagte die, die eines Tages dann bei Onkel Albrecht blieb. Eine Künstlerin, die machte Plastiken aus Eisenschrott, und die alte Albrecht-Schmiede machten beide wieder flott. Er sah zu, wie ihren Schlägen auf dem Amboss und der Glut Stücke wuchsen, Fabeltiere, und die fand er meistens gut. Nacht sich wärmen ist das eine, doch sich paaren ist noch mehr. Und mit ihrer Hilfe tat er sich dabei auch nicht mal schwer. Doch das Leben ist das Leben, und ein Sänger kam daher. Sang er schöne junge Lieder, und natürlich noch viel mehr. Hat den Sänger rausgeschmissen, es gab, heißt es, ein Duell. Mit uralten Roskenschwertern, dann verschwand der Sänger schnell. Auch die Künstlerin zog weiter, Onkel Albrecht sieht man jetzt. Wieder oft am Fenster stehen, vom Duell am Kopf verletzt. Draußen LKW-Kolonnen, Crashs und Hörnerbrüllerei. Tag und Nacht und manchmal leise zwischendurch der Eulenschrei. Du.